Es ist nur ein Haifilm, da achtet niemand drauf. Das ist Episode 89 vom Hai-Alarm-Podcast. Moin und willkommen dazu. Und auch dieses Mal ist mit dabei Benny, der Wahlgesang der deutschen Hai-Podcast-Szene. Und natürlich Jörn, der Zahnarzt der deutschen Hai-Podcast-Szene. Herzlich willkommen. Dieses Mal wird es flauschig mit Puppet Shark. Ganz aufregend. Hi, na? Moin, ja, hi im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist mal wieder soweit. Grüß dich. Ja. Wie geht's? Das ist, ach du, ich habe festgestellt, dass ich jetzt 3 Wochenenden in Folge sozusagen fremdbeschäftigt war. Also es war immer irgendwas, Leute zu Besuch, Party im Haus oder irgendwie. Das ist jetzt ein schöner Ausklang dessen, denn das kommende Wochenende, da werde ich frei haben und mich mit dem Garten beschäftigen. Und ich habe schon einen Plan, was ich alles machen will. Oh, schön. Ihr habt ja einen größeren Garten. Ne? Eben. Und es muss jetzt das erste Mal gemäht werden und ich habe fest vor, auch eine Art von Bewässerung mir zu überlegen, die Regentonnen mal sinnvoll nutzen. Ja. Wir haben auch noch ein paar Beete, wo die komplett überwuchert sind, die wollen wir zumindest zum Teil aushaken. Das ist so der Plan, wenn das Wetter mitspielt und unsere Kondition. Und da dann irgendwas einpflanzen, so blumenmäßig. Ich merke einfach, ich habe viel mehr Bock auf Gartenarbeit, seitdem wir nicht mehr Nachbarn haben, die uns ständig in den Garten gucken und uns erzählen, wie schlecht unser Garten aussieht. Oh Gott. Ja, das ist doch schön, wenn man da wieder Freude dran haben kann, weil das ist ja eigentlich was voll Schönes. Und eine der Dinge, die, ja, das ist, ich finde, so Garten ist so ein bisschen wie Bart putzen, aber ein bisschen größer. Dich dazu und motivieren. Auch mit weniger Urin im Idealfall. Hoffentlich. Ja. Je nach Form der Bewässerung wahrscheinlich. Weil man, bis man sich aufrafft, da was zu machen, ist so, oh ne, bisschen wie Sport. Ja. Und wenn du das gemacht hast, ist es so, Alter, hat sich das gelohnt. So, genau. Fenster putzen, solche Dinge. Das ist einfach genau so, das. Alter, ist das rewarding. Ja. Das ist ja wirklich belohnend. Ja, und gerade wenn man in einem Beruf arbeitet, wo man nicht so wirklich sieht, was man am Ende des Tages gemacht hat. Oder wo sich das Arbeitsergebnis dann buchstäblich versendet, so, dann ist das halt irgendwie, es ist einfach cool. Stimmt, ja. Ja, das ist geil. Und so ein schöner Garten. Also, wenn ja sich nicht so, ich sag mal, nicht Asterix-mäßig britisch ist, sondern halt irgendwie halt ganz normaler Garten, so, wo mal irgendwas grün ist und auch was bunt. Ja. Aber auch mal eine Hecke ist. Also ich finde ja, natürliche Natur ist eigentlich die schönste Natur. Ja. Und man darf ja irgendwie auch so ein bisschen die Natur mal sein lassen, damit da auch Naturdinge passieren, wie irgendwelche Arten, die sich da halt wohlfühlen, denen so eine klare Graskante relativ wurscht ist. Aber so ein bisschen hergemacht, so ein geschnittener Rasen ist schon geil. Es riecht auch gut. Es riecht gut und also das kann man natürlich wie immer mit allem enorm eskalieren. Also ich war jetzt neulich schon mal im Baumarkt und habe mich mal so umgeguckt, was wir denn so noch anschaffen müssen. Also zum Beispiel das ganze Thema Bewässerung ist halt hier noch sehr fließendes Konzept, haha. Aber da war dann auch in der Gartenabteilung, das fand ich total schön, diverse Sachen, mit denen man Wühlmäuse und Maulwürfe vertreiben kann, von der Firma, Achtung, jetzt kommt's, Living Garden. Geil. Stark. Nicht schlecht. Da musste ich sehr kichern. Das war schön. Wir haben im Augenblick noch ein veritables Moosproblem in der Rasenfläche, nicht nur auf der Nordseite, sondern nahezu flächendeckend. Das ist relativ klar, wenn wir das rausmachen wollen, dann gibt es dafür Technik, die man auch da mieten kann im Baumarkt. Das ist alles total in Ordnung. Aber dann muss ich halt auch den Rasen komplett neu einsehen, weil das Moos das Gras inzwischen ziemlich verdrängt hat. Das ist ein Projekt für nächstes Jahr. Das ist ja nicht so famos. Schön gesehen. Und bei euch so? Grüne Wiesen sind ein gutes Stichwort. Wir waren vergangenes Wochenende in meiner Heimat. Wie ja inzwischen allen Hörern sicherlich klar ist, haben wir einen kleinen Belpi. Und hier so in der Großstadt ist das so eine Sache mit freilaufen lassen. Oder auch mit anderen Hunden finde ich schwierig, weil viele große und unberechenbare da sind. Und wir trauen uns nicht mal nicht so richtig, den Hund mal richtig Hund sein zu lassen. Also hier hast du einfach nicht so ein riesiges Feld, wo du ihn einfach mal so hier, tschüss, ne? Genau. Ist ja ganz klar. Und das wollten wir mal machen und zufälligerweise hatte mein Vater auch Geburtstag und dann waren wir halt mal ein Wochenende oben, wie man so schön sagt, und haben mehrere Ausflüge auf die entlegensten Ecken des Angeliter Lands gemacht und einfach auf riesigen Feldern Leine los und dann Abruf geübt, wie man so schön sagt. Also Hund schnuppert und wir gehen weg und dann irgendwann rufst du den Namen des Hundes und er soll gefälligst kommen. So ganz viele Übungen gemacht und es war wahnsinnig toll, das Wochenende, letztes Wochenende. Und dieses Wochenende durften wir alle wieder ein bisschen runterfahren. Und ich habe mich mit Pizzabacken beschäftigt und was habe ich noch so gemacht? Noch so Videos geschnitten und also alles so schöne Dinge, die man nebenbei macht, weil die Arbeit gerade sehr viel ist. Und das macht dann immer sehr viel Freude, genau. Ja, großartig. Und klappt das mit dem Rückruf? In der richtigen Umgebung klappt das gut, also auf so einer verlassenen Wiese und verlassenem Feld, wenn er weiß, bei erfolgreicher Durchführung gibt es irgendein Stück Wurst oder so. Da klappt das hervorragend, auch hier in der Wohnung klappt das super, draußen vor der Tür größtenteils, je nachdem, wie viele Vögel, Hunde, Bauarbeiter, Kackhaufen, Menschen, Müll etc. gerade so vor der Straße, vor der Haustür rumliegen, sag ich mal. Insbesondere andere Hunde findet Pelle wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ja, natürlich. Pelle ist ganz, ganz toll. Andere, wenn wir in der Welpengruppe sind, ist er so der Geisteskranke, wo alle anderen Welpen so gucken. Also ich habe auch Bock auf Spielen, aber Jesus, was ist mit dem los? So, und Pelle so, geil, geil, geil. Andere Hunde, oh mein Gott, Gleichgesinnte. Sehr gut, gut, dass Haie so nicht sind, weil das wäre gefährlich für die Menschheit. Gleichgesinnte. Ja. Wow. Aber ja, es ist wirklich spannend. Das Leben hat sich total verändert mit diesem Tierchen. Und es ist wunderbar, der wird jeden Tag größer und knuffiger und ja, bestimmt so ein bisschen das Leben. Na klar. Das ist witzig, weil jetzt, wenn mich Leute fragen, wie geht's dir, erzähle ich vom Hund. Ja, das ist so, genau. Ich werde aber auch noch was von mir erzählen, aber das habe ich mir für später auch bewahrt. Sehr schön. Wir haben, Stichwort Rückruf, hatten wir gerade jetzt Besuch von Freunden, die auch einen Hund haben. Und dann haben wir gesagt, da machen wir einen schönen großen Spaziergang. Das grenzte schon an eine Wanderung. Ja. Wir hatten Rucksäcke dabei und dann geht man nicht spazieren und dann wandert man. Und Gesche ist ja manchmal so ein bisschen optimistisch, was die Rückruffähigkeiten unseres Hundes angeht. Ich traue mich nicht, die Leine loszulassen. Wir lassen, wenn sie Lexi laufen lässt, dann immer nur mit Leine dran, weil dem Tier halt einfach komplett egal ist, was am anderen Ende der Leine passiert, wenn wir draußen sind. Ja. Also ob ich da sie festhalte, Gesche sie festhält oder irgendjemand, komplett spielt alles keine Rolle. Und wir haben also wirklich auch die hochwertigsten Leckerlis dabei gehabt, um sie anzulocken. Die reagiert gar nicht. Krass. So, das ist ihr komplett egal. Und die lief dann irgendwann, war sie auch wirklich so weit vorne, dass wir im Laufschritt hinterher mussten, um auf die Leine zu treten, dass wir gesagt haben, okay, jetzt, wir wollen sie zumindest nicht aus dem Blickfeld verlieren. Ja. Aber das ist ja auch der Grund, warum wir in einen Tracker investiert haben, damit wir sie im Zweifelsfall wiederfinden, wenn es irgendwie dazu kommt. Und dann habt ihr so eine Schleppleine dran draußen? Oder? In dem Fall waren es nur irgendwie 4-5 Meter an Leine. Ja gut, aber ist ja schon. Ja, genau, richtig. Das ist schon üblich. Also wir haben eine 5 Meter, eine 10 Meter lange. Ja. Die 10 Meter lange habe ich, glaube ich, einmal irgendwo im Park dabei gehabt. Und die 5 Meter haben wir, wenn wir in der Runde gehen. Ansonsten, ja. Ja, wir konnten am Anfang die kurzen Leinen nicht benutzen, weil wir haben nur so schwere, die waren doppelt so schwer wie der Hund. Inzwischen ist er ja groß geworden. Ja, Schleppleine ist auch immer irgendwie du bist halt ständig beschäftigt mit Aufwickeln und irgendwie nicht selber drüber fallen. Aber ist ein gutes Instrument. Ja, willkommen zum Hundealarm-Podcast. So ist es leider. Ja. Es Hunde ist ja wie wenn Leute Eltern werden, dann ist ja das Kind auch so das Zentrum allen und alle. Man will allen zeigen, wie süß und so. Genau. Und bei Welpen ist es genau das Gleiche. Habe das Gefühl, dass Welpenbilder wollen immer alle sehen. Bei Kinderbildern natürlich, bin ich mir nicht so sicher. Ja. Das ist ja klar. Lass uns über Feedback reden. Ja. Um mal irgendwie ans Thema zu kommen. Ja, fang doch gerne an, wenn du möchtest. Und ich fange bei uns in der Liste unten an, denn wir haben Post bekommen von Rollo aus Bremen. Ein kleines Paket und da stand dann drin, moin liebe Hai-Alarm-Menschen, an bei etwas, das ich euch schon lange mal geschickt haben wollte. Leider habe ich das Firmenposter von Genau nicht wiedergefunden, auf dem das berühmte Spielfilm-Kinoplakat von Jaws abgebildet ist, aber mit einem Füllerstift-Hai. Liebe Grüße aus Bremen, Rollo. PS, die beigelegten Patronen sind nicht zum Killern. Hatte keine anderen zur Hand leider. Also das ist wichtig. Und es sind Füller mit einer Kappe in Haifischform. Da hatten wir vor einiger Zeit schon, das ist wirklich lange her, dass wir darüber schon mal gesprochen haben. Und jetzt habe ich die tatsächlich, hier liegen 12 Stück an der Zahl. Also wir können uns sozusagen aufteilen. Schreibst du noch Füller? Ich habe das letzte Mal mit Füller geschrieben, da war ich, glaube ich, in der Grundschule. Ja. Ich finde, also Füller ist grundsätzlich erstmal ziemlich cool, aber habe ich ewig nicht benutzt und ich habe tatsächlich, bin ich ein großer Kuli-Fan. Ich habe mir auch einige sehr gute Kulis gekauft, die ich strategisch an möglichen Stellen platziert habe, wo ich immer mal schreibe. Also ich habe immer mindestens einen auf dem Schreibtisch liegen, einer liegt auf der Fensterbank, falls mich mal jemand anruft auf dem Diensthandy, und weil hier in meinem Homeoffice habe ich nicht so guten Empfang, deswegen muss ich da immer an die Fensterbank gehen, da liegt Papier und Stift bereit und das eben auch in meinem Büro im Funkhaus. Genau das gleiche Prinzip, also der Handyempfang in meinem richtigen Büro ist halt auch wahnsinnig schlecht, deswegen stehe ich da auch immer am Fenster und notiere Sachen. Bevor ich auch wieder auf Füller zu sprechen komme, hast du mal was von WLAN, also Telefonieren über WLAN gehört? Also ich meine nicht VoIP, sondern du kannst bei normal, bei, ich sag mal, handelsüblichen Smartphones, kannst du sagen, bitte versuche über WLAN dich ins Mobilfunknetz einzuwählen. Und als mir das mal jemand erklärt hat, ich hatte nämlich auch in meiner Wohnung mal schlechten Empfang, hat sich das Problem für immer beseitigt. Ja, das ist ein guter Tipp in meinem Büro, also in dem richtigen, echten Büro. Da gibt es gar kein WLAN, in das ich einloggen kann. Okay, aber zu Hause bestimmt. Zu Hause, ja. Ich weiß, dass ihr zu Hause WLAN habt. Genau. Aber Füller, witzig, weil ich habe das auch das letzte Mal Füller geschrieben. Ich habe mir einen sehr, sehr guten mal schenken lassen. Mhm. Oder ich habe nicht danach gefragt, aber der wurde mir geschenkt. Und das macht Spaß, mit dem zu schreiben. Das ist ein schwerer, geiler Füller. Ich habe auch so, glaube ich, mal so meinen letzten Arbeitsvertrag damit unterschrieben. Nee, den letzten habe ich digital unterschrieben. Aber den davor. Und das fand ich auch wahnsinnig geil. Und ich habe aber so eine Nachfüll, also so eine aufziehbare Tintenpatrone. Ja. Und das ist ja irgendwie sehr umweltschonend und cool, dass dann so ein kleines Tintenfass und holst da raus. Aber es ist eine unfassbare Schmiererei. Und ich schreibe auch nicht mit Füller. Überhaupt schreibe ich, schreibst du noch viel mit der Hand? Also ja, in den Situationen, die du gerade geschildert hast. Genau, ne? So bei, also ne, so Gesprächsnotizen, wenn ich irgendwie Recherchegespräche habe oder wenn ein Auftrag reinkommt, wo eine Redaktion vielleicht eine Idee hat und was mit mir zu besprechen, dass ich mir da schon mal ein bisschen was mitschmiere und natürlich dann auch auf irgendwie Pressekonferenzen oder anderen Terminen so ein paar Notizen machen. Das gehört schon irgendwie dazu, dafür ist meine Schrift trotzdem. Das ist also mehr Schmieren als Schreiben, was ich mache. Da hilft auch kein Füller. Nee. Im Gegenteil. Nee, weißt du, ich schreibe nämlich gar nicht mehr. Und das ist sozusagen der Bogen zu der Geschichte, die ich von meinem Wochenende noch erzählen könnte. Musste aber neulich wieder ein bisschen mehr schreiben, weil ich habe meinen ersten Trainerkurs für Basketball gemacht. Also ich darf jetzt kleine Kinder im Basketball trainieren. Also so alles bis U10 oder so, glaube ich. Also die ganz kleinen. Es nennt sich Mini-Trainer-Zertifikat vom DBB. Also jetzt seit ein paar Monaten mache ich da beim SC Poppenbüttel hier in Hamburg mit. Einmal die Woche können da in drei Gruppen nacheinander verschiedenaltrige Kinder hinkommen und Basketball spielen. Mhm. Und da sind wir so eine Gruppe aus 12 Leuten, die sich halt so abwechselt. Ne, es macht immer einer den ganzen Tag, 3 Stunden. Schlau. Und dann die nächste Woche macht es ein anderer. Das ist für mich perfekt. So, ich kann irgendwie den Basketballsport voranbringen, aber muss dafür nicht jeden Donnerstag irgendwo in der Halle sein und am Wochenende spiele. Das kann ich halt nicht leisten. Mhm. Und jetzt habe ich halt diesen Kurs gemacht und da war ein E-Learning-Teil mit dabei. Da waren auch Prüfungen am Ende und ich weiß ja, dass man sich Sachen besser einprägen kann, wenn man sie aufschreibt. Selbst wenn es Abschreiben ist, die Folie da vorne. Oder wenn du das ein bisschen in eigenen Worten zusammenfasst. Dann habe ich mir ein Notizbuch genommen, das war leer logischerweise, und habe angefangen zu schreiben. Und ich dachte, was machst du denn da? Du hattest früher, ich habe noch mal Lob bekommen für meine schöne Handschrift. Ja. Und das ist einfach nur so ein, gegen Ende des Wortes immer nur noch so ein Strich und richtig hässlich. Genau. Zum Glück nach Seite 10 bis 12 wurde es ein bisschen lesbarer, aber ich dachte, was ist denn das? Ja, weil ich das einfach nie mache. Also Leute, schreibt mal wieder einen Brief, weil das sollte man echt nicht verlernen. Ey. Ja, ich habe tatsächlich vor einigen Monaten schon einen Brief bekommen von meiner Nichte, die in Hessen wohnt und die geschrieben hat, so, um mal zu hören, wie es uns geht und dass sie uns vermisst und wann wir uns dann mal wiedersehen und so. Und da habe ich dann eine richtig schöne Postkarte gesucht ich habe ihr sogar richtig einen Brief geschrieben und habe mir wirklich Mühe gegeben, deutlich zu schreiben mit der Hand, weil sie ja schließlich auch mit der Hand geschrieben hat. Und es kam von ihr persönlich keine Antwort. Ich habe dann nur über Eck gehört, dass die erste Reaktion war, das kann ja kein Mensch lesen. Honest Feedback. Ja, total nett von ihr auf eine Art. Aber ja, also unsere Brieffreundschaft war kurz und ist und einseitig wieder eingetreten. Ja, genau, richtig. Oh, herrlich. Ja, wie finden wir den Bogen zurück zu Haien? Weiß ich nicht. Mit denen hat man auch nur kurze Freundschaften. So, genau. Und damit die Freundschaft ein bisschen länger sein könnte, gibt es Videos, wo einem erklärt wird, wie man einem Hai ausweichen könnte. Vielen Dank an Hannes, der uns ein Video diesbezüglich gezeigt hat. Das ist ein Video von so einer Shark-Influencerin Mermaid Kaylee. Und die wird halt dabei gefilmt, wie sie im Taucheranzug mit Flossen ungefähr Höhe der Meeresoberfläche schwimmt. Und dann kommt von hinten ein Hai und dann erzählt sie, ja, pass auf, einfach ruhig stellen und den Hai tätscheln, dann passt das schon, weil dann siehst du nicht wie Beute aus. Ja, genau. Und das ist so das, der zentrale Punkt, dass sie halt sagt, so wenn du halt, sie platscht halt am Anfang mit den Flossen ziemlich hin und her, wahrscheinlich mit Absicht. Und das ist eben etwas, das Beute macht. Deswegen soll man damit aufhören und im Prinzip den Hai an der Nase anfassen und so von sich wegdrücken. Ja. Das, also die Nerven muss man erstmal haben in der Situation. Ja, exakt, genau. So, aber gut zu wissen. Das sind genau so Sachen, die total easy erklärt sind. Ja, wenn ein Bär kommt, einfach totstellen. Klar, mega einfach. Denke ich nächstes Mal dran. Genau. Das, jetzt könnte ich schon wieder mit Parallelen zur Hundeerziehung anfangen, aber genau. Ne, wenn der Hund wegrennt, in die andere Richtung rennt. Ja, klar, genau. Ja, da richtig. Kommt ein Auto, Alter, wie sich rennt die doch nicht weg. Ich renne panisch schreiend dem Hund hinterher und rufe seinen Namen und nichts bringt. Ah, egal. Okay, ja. Theorie und Praxis. Ja. Hoffentlich müssen wir nie vor einem Hai wegschwimmen, Jörn. Das ist die große Hoffnung, die ich immer habe. Genau, richtig. Jakob hat uns ein Video geschickt, das uns zeigt, es gibt immer noch jemanden über dir in der Nahrungskette. Ein relativ kurzes Video davon, eine Drohnenaufnahme von einem Hai. Und wie man so gerade noch denkt, ach Mensch, der Hai, der schwimmt da so rum. Dann kommt von unten ein Orca wirklich angeschossen. Richtig schnell. Wirklich mit Vollgas und ballert in diesen Hai rein und ja, dann ist das Video auch schon zu Ende, aber der wird das wahrscheinlich nicht überlebt haben. Das insinuiert auch ein Artikel, den uns Tobias geschickt hat, wo aus einem anderen Winkel das nochmal gezeigt wird. Könnte dasselbe Video sein. Fast, wahrscheinlich, ne? Ist es ungefähr der gleiche Vorfall, weil bei Petapixel steht Unprecedented Footage, hat man so noch nicht gesehen und wahrscheinlich ist das relativ ähnlicher Vorfall. Aber dann, na, wobei das von, das zwei, also das zweite, was du jetzt erzählt hast, da ist deutlich mehr, da passiert irgendwie deutlich mehr. Ah, okay. Finde ich. Na, ist auch wurscht. Aber das erste Video ist einfach nur heftig. Ich würde fast sagen, so, das sieht fast unecht aus. Weiß ich nicht. Aber egal. Als nächstes haben wir eine Nachricht von Ariane bekommen. Hallo Ariane, vielen Dank. Die zeigt ein Instagram-Video, wo eine Gruppe von Glasherstellern einfach ein Hai aus Glas machen. Also die blasen Glas, wie man das halt auch immer macht. Ich weiß ja geil, wie das funktioniert. Ich verstehe auch das Material ehrlich gesagt nicht. Aber was dabei rauskommt, ist einfach ein fucking Hai. Und es sieht so unfassbar gut aus. Also beeindruckend, was Menschen können. Ne? Also ich habe irgendwann mal einen Glasbläser bei einer Veranstaltung gesehen. Das ist sowieso schon krass zu sehen. Auch wenn du dann, ne, der hat dann gesagt, ja, hier, ihr könnt das auch mal ausprobieren, so, und hat dann was heiß gemacht und dann solltest du da an so ein Röhrchen pusten. Und natürlich schlägt das an sonst was für Stellen. Blasen wird viel zu dünn und zerspringt dann zur Belustigung aller. Also das ist halt was, dass man, selbst wenn es nur darum geht, irgendwie eine Kugel zu machen, das ist schon abgefahrene Scheiße. Das musst du wirklich können. Aber das Ding mit so komplexen Formen und Flossen dran, Und farblichem Inhalt. Ja, einfach. Unterschiedliche und Farben, fantastisch. Zur Erklärung, das Ding ist so knapp über einen Meter lang, würde ich sagen. Ne? Ja. Also ist auch nicht klein. Also wenn mir jemand erklären kann, was genau Glas ist, es sind im Prinzip ja Steine. Aber auch wieder so eine Sache übrigens, wo ich mich frage, wie ist denn mal da jemand drauf gekommen? So. Das fragt man sich ja ganz oft. Hey, ich mache jetzt dieses Gestein hier hammerheiß und jetzt puste ich da rein und sehe da, ich kann daraus trinken. Also, das ist ja irgendwie bizarr. Komplett, ja. Ja, das fragt man sich bei so vielen Dingen. Naja, aber Stichwort Glas. Fabio hat eine Vorstellung davon, wie unser Podcast-Tisch wahrscheinlich aussieht und es ist grandios. Es ist also bei Insta ein Screenshot offensichtlich von Twitter. Ein Typ, der an einem Tisch sitzt, dessen Unterkonstruktion aus Aquarien besteht. Und das ist überschrieben mit so Marine Biologists be like und als Bildunterschrift Welcome to my office. Ja. Und das ist einfach sensationell. Absolut großartig. Sieht sensationell gut aus. Ähnlich sensationell ist das Bild, was wir von Jana bekommen haben. Und zwar für all die Unsicheren unter euch, die sich mit der Frage beschäftigen, die uns auch schon oft gequält hat. Soll ich mir einen Blauhai kaufen oder nicht? Da ist so ein Entscheidungsdiagramm quasi. Da werden diverse Fragen gestellt und dann immer so ja, nein. Ne? Also do you have money? No or yes? Do you have a job? Und so weiter und so weiter. Und im Endeffekt gibt es dann eine Entscheidung dazu, ob du einen Blauhai kaufen solltest. Und das kann ja jeder gerne mal machen und schauen, wo er oder sie landet. Ich hab da so eine Vorstellung. Das ist wirklich großartig. Es macht einen Heidenspaß. Wir binden das natürlich in die Shownotes ein. Fiat Schrauber zeigt uns via Zwonk Comics, wie man seinen Hund nicht nennen sollte. Auch das wieder bei Instagram. Ein Mensch steht und schreit scheinbar panisch Shark und am Strand rennen alle Leute vor lauter Angst aus dem Wasser und im dritten Bild sieht man eben seine mutmaßlich Partnerin, Verwandte, keine Ahnung, jemand, der neben ihm steht und sagt, ich wünschte wirklich, du hättest ihm diesen Namen nicht gegeben. Ja. Großartig. Fantastisch. Es gibt auch immer noch gute Haiwitze. Ja, absolut. Blabber hat uns einen Hinweis geschickt oder auf Mastodon. Da hat jemand was bei Google eingegeben und Google wollte helfen und das ist ein bisschen beunruhigend. Also die Frage war, bei Google Shark Life Expectancy, also die Lebenserwartung von Haien. Und dann sieht man im Hintergrund ausgegraut die Google Results und vorne so ein Pop-up. Möchten Sie Ergebnisse näher an Ihnen dran sehen? Nutze jetzt meinen genauen Standort. Okay, Google. Hilft total, aber es ist auch beunruhigend, ja. Genau. Ist ja, egal. Ja, klar, mach. Oder auch nicht. Besser nicht. Und zum Schluss noch von Tobias der Hinweis auf ein Video, das bei X, formerly known as Twitter, grassiert. Ein KI-generiertes Video von einem Hai am Strand. Und das ist ziemlich beeindruckend, denn also der Prompt dazu ist realistisches Video von Leuten, die sich am Strand entspannen und dann springt ein Hai aus dem Wasser und überrascht alle. Und das sieht wirklich sehr, sehr realistisch aus. Als dieser Hai dann aus dem Wasser kommt, habe ich gedacht, oh, der ist aber freundlich, weil der sehr zu lächeln scheint. Und dann sitzt da im rechten Liegestuhl eine Frau, die mit sehr überraschtem Gesicht, sehr eulenmäßig, aber den Kopf dreht. Also so weit kriege ich den Kopf nicht über meine Schulter verrenkt. Aber abgesehen davon, ziemlich beeindruckend. Das Video ist beeindruckend, aber dieses Kommentar darunter, das fühle ich sehr, weil jemand meint so, ja, ist ja ganz nett, aber das hat mit dem Prompt eigentlich nicht viel zu tun. Also keine gute KI. Weil der springt nicht aus dem Wasser und nicht everyone is surprised, sondern sie dreht sich um und sagt, richtig. Aber sie steht ja auch nicht auf oder so. Also in der Situation würde ich wahrscheinlich mein Buch weglegen. Ja, mutmaßlich. Ich würde auch nicht sitzen bleiben. Aber viel spannender finde ich ja, wenn du da mal schauen möchtest, in der linken unteren Ecke des Videos, was dieser Typ da mit seiner Hand wohl macht. Was ist das denn? Die weht im Wind? Die Hand weht im Wind wie der Fetzen von dem Handtuch oder sie sieht auch ein bisschen aus wie ein Fuß. Das ist alles noch sehr am Anfang. Fake News. Aber Fake Fuß. Wenn ihr euch das angucken wollt oder den ganzen anderen Kram, den wir bekommen haben aus den Weiten des Internets, dann guckt doch mal vorbei auf highalarm-podcast.de. In den Shownotes zu dieser Episode könnt ihr euch das alles nochmal anschauen. Unter anderem das belegte Brot mit Finken und das belegte Brot mit Hai. Haben wir jetzt gesehen, Ed, alle. Danke. Ja, aber ist trotzdem immer noch witzig. Ja, manchmal kriegst du auch immer noch das Rare Photo of a Shark Stepping on Lego. Und ja, so, okay. Ja, immer wieder. Bin ich der Einzige, der das 1996 schon gesehen hat? Nein. Schickt uns weiter Sachen, es ist alles gut. Genau, wir wollen das alles haben und wir freuen uns ja über alles davon. Genau, richtig. Dann ist jetzt der Zeitpunkt, um mal über unseren Film zu sprechen für diese Woche. Herr Jemine, ja, let's do it. Das ist auch was, das habe ich so noch nie gesehen, sagen wir mal so. Ja, richtig. Wir hatten schon relativ früh über den Trailer mal gesprochen. Und der hat mich tatsächlich enorm begeistert. Puppet Shark ist ein Film, der komplett mit Handpuppen gedreht worden ist. Und zwar so richtig Muppet-mäßige. So richtig Muppet-mäßige, der Fachbegriff, habe ich mir sagen lassen, ist Klappmaulpuppen. Und man erkennt gute Puppenspieler daran, dass sie die untere Hälfte des Kopfes wegklappen beim Sprechen. Aber üblicherweise in diesem Film ist es so, dass quasi der ganze Kopf nach hinten geht, wenn die Puppe den Mund aufmacht. Aber dazu kommen wir später. Wir haben übrigens in High Alarm Podcast Folge 84, Year of the Shark, haben wir über die Fertigstellung von Puppet Shark gesprochen. Und ich hatte leider zu viel Arbeit und zu wenig Zeit. Ich konnte ihn leider nur einmal gucken, denn Regisseur Brad Kelly hat nämlich für den kompletten Film einen Audiokommentar eingesprochen. Ich habe kurz reingeschaltet beim Gucken, weil es mich interessiert hat und naja, es ist halt, sagen wir mal so ein bisschen so ähnlich wie der Film. Naja, stimmt, das ist ja auch viel erzählt. Ja, ja, richtig. Ja, also der war nicht wirklich vorbereitet und der Audiokommentar geht damit los, dass er jetzt einfach mal anfängt und also die DVD, die er guckt, ist auch noch nicht fertig. Das ist mehr so eine Vorabversion und mal gucken, wo wir dann rauskommen. Und dann geht's halt los. Fand ich spannend. Tja, ich mach mal Klappentext, wenn du nichts dagegen hast. Bitte, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, worum es geht in diesem spannenden Film. Ein Cast nur aus Puppen. Wenn zwei Jungs einen Ausflug in einen nahegelegenen Wald unternehmen, um an einem See zu campen, dann wird ihnen schnell klar, dass sie in das Revier eines seltenen Seehais eingedrungen sind, der möglicherweise Superkräfte haben könnte. Lagerfeuergeschichten helfen ihnen, das Geheimnis um diese Legende zu entwirren. Hippies, Marshmallows, Indie-Filmcrews, Zahnärzte und Meerjungfrauen. Niemand ist sicher vor dem Zorn des Puppet Shark. Von den Bekloppten hinter Jurassic Shark, Raiders of the Lost Shark und Ouya Shark. Applaus, Applaus, Applaus. Jemand liegt schnarchend im Bett, als um 8 Uhr der Wecker klingelt. Anstatt wie jeder normale Plüschmensch ungehalten zu sein, freut sich dieser Typ auf den Tag, denn er hat sich schon für den ganzen Monat darauf gefreut. Er wird seiner Freundin einen Heiratsantrag machen. Wir beobachten Guy, so wie er heißt, beim Zähneputzen und wie er sich für den großen Tag fertig macht. Im Wifebeater und mit Sonnenbrille macht er sich auf den Weg, um seine Freundin abzuholen. Gemeinsam fahren sie natürlich zum Strand. Für den großen Tag hat er extra ein Boot gemietet, auf dem die beiden den ganzen Tag verbringen werden. Sie rudern vor der malerischen Küste von Irland oder so entlang und wir sehen schon, das wird schief gehen, denn unter Wasser ist ein plüschiger Hai unterwegs. Doch die beiden ahnen noch nichts, weil ihre Fahrt einfach zu romantisch ist. Oh, Guy, das ist so ein schöner Tag für eine Bootsfahrt. Ich freue mich so sehr, dass du diese Idee hattest. Es ist wirklich ein schöner Tag für eine Bootsfahrt. Weißt du, was noch schön ist? Der Himmel. Ja, der Himmel ist wirklich schön. Aber weißt du, was noch schön ist? Das Meer? Ja, das Meer ist auch schön. Weißt du, was auch noch schön ist? Blumen. Ja, Blumen sind auch schön. Worauf ich hinaus will, ist, dass du das Schönste bist, was ich je gesehen habe. Guy druckst noch einen Moment herum, bevor er endlich seinen ganzen Mut zusammennimmt und schon den Ring in der Hand hat, der Monate gebraucht hat, um den aus dem Spielautomaten zu kriegen. Aber Betsy Sue entdeckt etwas im Wasser. Das Boot beginnt zu schaukeln und der Ring fällt ins Meer. Ohne groß zu zögern springt Betsy Sue hinterher, aber da ist ja auch noch der Hai. Betsy Sue schwimmt wieder an die Oberfläche, aber der Hai ist schneller und dann ist erst Betsy Sue Geschichte, bevor auch noch Guy buchstäblich den Kopf verliert und das Intro beginnt. Da. Nach dem Intro befinden wir uns im Zimmer von zwei Jungs, Grayson und Chance, die einen Campingtrip zu zweit planen. Sie gehen die Packliste nochmal durch. Hosen, Shirts, Bohrmaschine, Furzkissen, sie haben alles dabei. Und so machen sie sich ohne Erwachsenenbegleitung auf an den Shara Lake, einem See in einem Waldstück. Gemeinsam bauen sie das Wurfzelt auf und gruseln sich abends vor den Geräuschen des Waldes. Das Abendessen besteht aus Marshmallows. Aber davon sollte man nicht zu viele essen, meint Grayson. Iss sie nicht alleine auf, denn das hier ist Marshland, das Revier des großen kanadischen Marshmallow-Hais. Das was? Der große kanadische Marshmallow-Hai, das ist eine von Kanadas Monsterlegenden, so wie Okopoko, der Schlange von Da war ich noch nie, oder Loguru, der Werwolf. Sei kein Arsch. Bin ich nicht, aber der große kanadische Marshmallow-Hai wird dir deinen Arsch abbeißen, wenn du ihn nicht mit Marshmallows fütterst, obwohl er eigentlich lieber Hände mag. Chance lässt sich keine Angst machen. Er ist sich sicher, dass in einem Süßwassersee keine Haie leben und dass die auf gar keinen Fall Marshmallows essen würden. Sein Bruder hört aber nicht drauf. Die Story reicht weit bis in die Vergangenheit zurück, nämlich bis in die 60er Jahre, wo es genau an dieser Stelle passierte. Seht die Entstehungsgeschichte und in dieser Rückblende sehen wir zwei Hippies, die Hashbrownies essen und am Seeufer ihrem Trip nachhängen, tanzen und Gitarre spielen. Er kriegt langsam Hunger und will einen Marshmallow, aber sie will lieber schwimmen gehen, entscheidet sich dann aber noch dazu, Fische mit ihrem Marshmallow anzulocken. Hey, hast du das gesehen? War das ein Hai? Das gibt's doch nicht. Ein Hai, ein Hai. Das muss mein Krafttier sein. Ich will ihn sehen. Deswegen fängt sie mit einem Hai-Unlock-Lied an, wer kennt es nicht, und das scheint auch zu funktionieren. Jedenfalls kommt der Hai näher und beißt sogar vom Marshmallow ab. Beim zweiten Versuch ist er dabei ein wenig zu enthusiastisch und erwischt auch noch ihren Unterarm. Schwer verletzt singt sie ihr kleines Hai-Marshmallow-Lied. Ihr Freund wirft noch die letzten Marshmallows in den See und sie stirbt in seinen Armen. Die Geschichte vom großen kanadischen Marshmallow-Hai. Zurück im Zelt glaubt Chance die Geschichte nicht, die Grayson da erzählt, und er verlässt das Zelt, um sich ans Feuer zu setzen. Die beiden streiten sich über Zähneputzen und Zahnseide und deswegen erzählt Chance eine Geschichte von einem Zahnarzt und einem Hai. Der war ein freundlicher Mann mit dem passenden Namen Dr. Zahn. Er mochte seinen Beruf, seine Patienten und sein Aquarium, weil die Fische ihn so entspannten. Und erinnerte alle seine Patienten immer daran, dass sie Zahnseide benutzen sollten. Er ging gern zum Strand, um sich zu entspannen, aber das klappte nicht, weil er immer an die Patienten denken musste, die keine Zahnseide benutzen. Und wie er so dachte, dass ihn seine kleinen Fische schon immer beruhigten, fiel ihm auf, dass ein größerer Fisch eine noch beruhigendere Wirkung haben müsste. Deswegen wollte er den größten Fisch fangen, der ihm einfiel, einen Hai. Da schwamm tatsächlich einer vorbei und der schnappte sich dann auch den Köder des Zahnarztes, einen nach dem anderen, aber in den Angelhaken, wo das letzte Köderstück drin war, da wollte er nicht reinbeißen, sondern lieber den Zahnarzt freundlich fragen, ob er den Köder essen darf. Ja, wenn ich bitten darf. Oh, ich wollte Sie nicht beleidigen. Das meine ich nicht. Ja, ob ich um den Köder bitten darf. Oh ja, wenn Sie den essen, dann gewinne ich nämlich. Was? Sie. Ah, ja. Ach so. Puh. Wie bitte? Ich sagte Puh. Ja, und was soll das heißen, mein lieber Freund? Sie haben leider einen sehr schlechten Atem. Ja, wissen Sie, was mich wirklich traurig stimmt? Na, was denn? Ja, ich habe so verletzende Dinge schon mal gehört. Das ist nicht meine Schuld. Oh, entschuldigen Sie, ich wollte Ihre Gefühle nicht verletzen. Nur ganz kurz, ne? Also der Hai redet mit dem Arzt, das ist total krass, das muss man hier verstehen, ich dachte auch so, aber nur um das nochmal klar zu machen, die schnacken miteinander, reden wir später nochmal drüber. Wichtiger Punkt, ja genau. Ja, ja. Der Hai hat wohl schon länger mit schlechtem Atem zu kämpfen und wäre sehr froh, wenn ihm nur irgendjemand helfen könnte. Aber sein neuer Freund ist ja Zahnarzt, hallo. Der war auch sehr ruhig, nahm einen tiefen Atemzug und setzte sich eine Nasenklammer auf. Wir sehen aus dem Maul, das heißt, also der Nom-Nom-Cam quasi, bei der Behandlung zu und bei der Entdeckung, dass ein großes Stück Käse zwischen zwei Haizähnen klemmt. Darüber, dass der Hai niemals Zahnseide benutzt hat, wird der Zahnarzt ein bisschen unruhig. Weil er den Käse nicht anders rausbekommt, nimmt er dann seine Angelleine als Zahnseide. Schon fühlt der Hai sich besser und der Zahnarzt auch, weil er plötzlich ganz entspannt ist. Und kaum ist die Geschichte vorbei, kommt ein Fremder ins Camp der beiden Jungs. Ist alles okay? Hallo Fischer Fred, wie geht's? Gut. Was macht ihr hier draußen? Nur ein bisschen Camping und Marshmallows essen. Und Sie? Ich gehe heute Nacht angeln. Ich wollte nur gucken, dass bei euch alles okay ist, weil in dieser Gegend so viele Leute verschwinden. Na, egal. Gute Nacht. Offenbar verschwinden dort regelmäßig Leute aus ihren Zelten, von ihren Booten und irgendwo muss auch mal eine Indie-Filmcrew verschwunden sein. Grayson und Chance wollten diese Geschichte unbedingt hören und Fred erzählt ihnen von den Dreharbeiten an einem Hai-Film, in denen zwei Menschen durch einen Wald gehen, weil das wohl das ist, was Leute von Hai-Filmen erwarten. Gerade diese Szenen dauern immer ewig, sagt die Stimme hinter der Kamera in der Geschichte, und sie laufen und laufen. Als sie am See ankommen, gibt der Regisseur, / Kameramann, weitere Anweisungen. Also ihr geht ins Wasser, albert ein bisschen herum und dann wirfst du sie rein, ein Hai kommt und frisst dich auf. Okay. Wie weit gehen wir denn rein? Nur bis zu den Knien oder so, das sollte reichen. Das klingt aber nicht besonders sinnvoll. Wie soll denn ein Hai so nah an die Küste kommen? Ja, soll das nicht ein Megalodon sein oder sowas? Es ist nur ein Hai-Film, da achtet niemand drauf. Damit geben sich die beiden Schauspieler zufrieden und sie drehen die Szene, aber in Zeitlupe. Leider ist für eine echte Zeitlupe kein Budget da und deswegen müssen sich die beiden sehr, sehr langsam bewegen. Dummerweise ist da ein echter Hai und Schauspielerin Christine muss plötzlich um ihr Leben schwimmen. Ihr Kollege Duncan soll für die Szene Dynamit in den See werfen, vergisst das aber über den Anblick dieses Massaker und sprengt sowohl sich selbst als auch den Kameramann in die Luft. Ende der Geschichte, Fischer Fred verabschiedet sich von den Kindern. Chance und Grayson erzählen sich weiter Geschichten mit Haien. Diesmal geht es um die Meerjungfrau Bubbles, die im Korallenclub singt. Mac, der Hai, ist ihr Chef und er hat das ganze Publikum gefressen. Und die Musiker. Ihr Gesang soll ihm neue Kunden und entsprechend mehr Futter in den Club locken. Das ist ein gutes Konzept auf jeden Fall. Voll. Wenn das nicht klappt, will Mac auch Bubbles essen. Sie singt also buchstäblich um ihr Leben. Zusammen mit ihrem Tonfisch Kurt versucht sie, sich irgendwie aus diesem Engagement zu befreien. Als Mac immer größere Fische verlangt, lockt sie einen Wal an, der ihren Gangsterboss auffrisst. Fischer Fred taucht nach der Geschichte überraschend wieder auf. Er hatte gehofft, dass die Kinder verschwinden, nachdem er sie vor den Gefahren dieser Gegend gewarnt hat. Was dann passiert? Ob irgendwas in den vergangenen Minuten überhaupt sinnvoll war und was eigentlich die Botschaft dieses Films ist, das hört ihr wahrscheinlich gleich nach unserer Spoilerwarnung. Yes! Geil. Also erstmal, what the fuck? Ja. Aber genau. Aber irgendwie fand ich es geil, weil es ist eine Stunde, ja. Und es ist halt diese Kurzgeschichten, also es ist ja einfach ein Film, zwei Jungs erzählen sich Horrorgeschichten mit Haien und die werden mit so lächerlichen Puppen dargestellt. Es ist kurzweilig, kann man nicht anders sagen. Und es ist cooler Humor und gute Musik dabei. Ich fand's irgendwie, weiß auch nicht, ich fand's witzig. Ja, das ist es wirklich. Fand ich nämlich auch. Also einmal diese Slapstick-artigen Gags. Ja. Dann auch so nette Ideen, so, weißt du, so eine Kinderplastikkarre als Auto der beiden Puppen im Intro. Ja. So ein bisschen, weißt du, in manchen Supermärkten gibt's auch solche Einkaufswagen, wo du vorne so ein Plastikding dran hast. Das zu benutzen und zu sagen, das ist jetzt das Auto von den beiden Puppen, fand ich einfach fantastisch. Mega. Und die ganze Kulisse, also damit nicht nur solche Sachen, sondern auch die Musik und Geräusche, ja. Oder diese lustigen Sachen, wie die versuchen, mit zwei Handpuppen ein Wurfzelt aufzubauen. Ach, fantastisch. Sensation. Also gleichzeitig aber auch da wieder so stümperhaft. So, absichtlich. So dieses. Also der Film nimmt das ja auf, dieses Gemecker über Hai-Filme mit schlechter Qualität. Ne? Das merken wir ja in der einen Szene, wo sie einen Hai-Film drehen. Genau. Und das ist ja bei uns auch so. Wir mögen ja solche Filme, aber ich denke mir halt immer, gebt euch da wenigstens ein bisschen Mühe damit. Ne? So, keine Ahnung, die Mundbewegungen passen nicht immer zum Text. Da geht manchmal der Mund der Puppe auf und zu, während die gar nicht mehr sprechen. Ja. Oder die Tonqualität ist manchmal wirklich gut, dann klingt so, als würden die zu dritt in einem sehr großen Raum sitzen und manchmal, als hätte noch jemand per Telefon eine Sprachnachricht geschickt, aber sie hätten die nicht in die Tonspur vom Videoprogramm reingezogen, sondern sie einfach vor dem Mikro abgespielt. Ja, also das ist halt, das finde ich. Die beiden Punkte stehen bei mir auch direkt hintereinander. Gute Soundqualität von super bis voll scheiße. Und warum ist nicht immer Dialog bei Mundbewegungen? Das sagt mir, dass ich vielleicht beim Film dass der Dialog noch nicht feststand, dass sie einfach nur sich bewegt haben und dann geguckt haben. Genau, das denke ich auch. Aber meinst du, das könnte ja auch Absicht sein? Ja, so, ja klar. Super. Also den traue ich alles zu. Soundqualität vielleicht nicht, aber. Nee. Ja. Also was ich fantastisch fand, auch als dann das Intro lief, dann fällt da ja so ein Fischskelett durchs Bild. Das sah einfach super witzig aus. Richtig geil. Im Wald sitzt eine Eule auf dem Ast, die wir immer mal wieder sehen, die ja auch irgendwie aus Filz gebastelt zu sein scheint. Der Hai sieht großartig aus mit seinem Überbiss. Und also das ist einfach unfassbar witzig. Und die Eule habe ich mir, Eule habe ich mir gesondert aufgeschrieben, weil immer wenn der Film uns zeigen wollte, jetzt ist Nacht, weil einfach so ein Bild vom Mond und davor diese stumpfe Filzeule, ich habe mich so weggehauen. Die Eule ist für mich so eins der vielen Highlights in diesem Film. Ja. Wollte ich nochmal extra betonen. Und es ist halt, also ich finde, man merkt dem Film an, dass da so eine Liebe auch zu den Muppets oder zur Sesamstraße oder sowas mit drin steckt. Total. Aber halt, sie kriegen es halt nicht auf das Level gehoben. So, ne? Also das gibt immer, ich habe früher mal so Backstage-Aufnahmen von Muppets-Show-Aufzeichnungen gesehen. Es war halt da relativ üblich, wenn die Szene im Kasten war, dass dann von den Puppenspielern immer noch mal irgendwie ein lustiger Spruch kam. Ja. So, keine Ahnung, du stehst dann ein bisschen der Szene fertig und dann ist so ein riesiges, haariges Monster, das fragt, wer macht denn deine Haare? Kannst du mich vielleicht mal empfehlen? So, es ist ja komplett banal und daneben, aber es ist halt so on point. Also es sind halt Leute, die offensichtlich mit Timing was können. Und das ist hier halt überhaupt nicht der Fall. Ja, stimmt. Manchmal gelingt es ihnen auszusehen. Ja, sagen wir genau. Mal. Aber durch diese Puppen haben sie jetzt schon eine bessere CGI als viele andere, würde ich sagen. Ja. Der Hai ist großartig. Heike mochte den Film auch sehr gerne, sehr würde ich sagen. Hat sie mir extra gesagt. Welcher war dein Favorite Character? Also bei mir ist ganz klar, ganz, ganz klar. Der Zahnarzt. Sehr gut, der ist bei mir auch weit vorne, aber davor ist noch der gelbe Hippie mit dem fetten Schnurrbart. Ja. Den fand ich ist super gut. Stimmt. Aber der Zahnarzt, guter Punkt. Wir kriegen ja auch Zahnpflegetipps durch diesen Film, ne? Ja. Floss. Also, wir haben den Film auf Englisch geguckt, müssen wir nur dazu sagen, glaube ich. Denn der Zahnarzt, den hast du ja mit Dr. Zahn übersetzt quasi, der heißt eigentlich Dr. Dental. Und das fühle ich total. Kleine Hintergrundgeschichte. In meinem Job, ich bin ja bei einem Unternehmen angestellt, welches eine sichere Videosprechstunde für medizinisch arbeitende Menschen herstellt. Und meine Testfirma, die ich da angelegt habe, ist also eine Praxis. Und diese Praxis heißt Dr. Dentist. Ach. Ja, fand ich witzig. Das ist nämlich Dr. Dieter Dentist, heißt mein Arzt quasi. Da musste ich doch sehr schmunzeln, als der Zahnarzt hier auch Dr. Dental hieß. Und da musste ich doch sehr an meine Schulungspraxis denken. Ja, so. Großartig. Ja, das hat mir Mord Spaß gemacht, weil es halt auch einfach, das war so ein Film, wo ich mich sofort an die Sesamstraße, also so diese Geschichte, das hat mich sofort an die Sesamstraße erinnert. Und ich habe vor Jahren gab es mal ein Jubiläums-Special, wo sie halt so Highlights zusammengeschnitten haben in Spielfilmlänge dann. Und es gab so eine Szene, Graf Zahl steht an so einem Geländer und legt da Brotkrumen hin und dann kommt eine Kuh vorbei und sagt dann, oh, guten Tag, kann ich vielleicht einen dieser Brotkrumen bekommen? Und der Graf Zahl dann so, nein, die sind für die Vögel, ich möchte sie zählen. Und die Kuh wieder, ja, ich bin ein Vogel. Nein, mein Herr, Sie sind eine Kuh. Nein, ich bin ein Kuhvogel. Großartig bescheuert. Ist halt geil. Genau das, was wir da im Prinzip auch noch wieder sehen. Ja. Ach, herrlich. Wir waren ja eben noch bei dem Zahnarzt, ne? Ach so, ja. Mhm. Für mich, ich fand diese Szene absolut fantastisch, weil da der Hai anfängt zu reden. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, die Szene zwischen dem Zahnarzt und dem Hai muss eins der Highlights unseres Podcasts sein. Ja. Und davon muss ein Screenshot in die Shownotes, definitiv. Ja. Ja, ja, am besten ja. Das Bild, was ich dir vorhin geschickt habe, oder die Stelle zumindest. Es fängt an mit, dass der Hai unten halt die Köder frisst und er dann redet und mit sich selber redet und zum ersten Mal der Hai quasi auch Gedanken hat und wir in die Gedankenwelt des Hais eintauchen. Und ich finde es schön, dass der Hai auch Gedanken hat und sich und so richtig skeptisch über den Pointy Hooks ist. Also sagt er, die Köder sind ganz geil, aber einer hängt immer an so einem Pointy Hook, also an so einem spitzen Haken. Also das, ich bin wirklich hin und her gerissen, ob ich diesen Köder jetzt essen sollte, weil diese Pointy Hooks, die sind, da ist irgendwas mit. Ich frag mal den Besitzer. Und dann dachte ich so, was? Wie jetzt? Und dann schwimmt er in die Oberfläche und, ah, oh, guten Tag, den Dialog, den wir gerade in der Zusammenfassung gesprochen haben. Und dann unterhält sich einfach der Hai mit dem Zahnarzt. Und ich finde das einfach nur geil. Ich finde das so witzig, wie die diesen ganzen Dialog und alles. Ich habe das geliebt, diese ja. Zahnarztszene und die Brille, die er dann aufhat und dann ins Maul guckt. Have you eaten cheese lately? So, ja, kann sein, schon ein bisschen her. So, wie geil ist das denn? Guckt euch das an, Mann. Ja, und witzige Geschichte zu dieser Taucherbrille, die der Zahnarzt aufhat, die hat mir vor Jahren mal ein Mensch aus dem Publikum geschickt. So eine Kindertaucherbrille, die die Augen bedeckt und oben am Rand sind so zwei Haie. Also die liegt hier auch noch irgendwo. Ja, voll geil. Sensationell. Was war deine Lieblingsszene? War das auch der Zahnarzt? Ja. Fünf, sechs Kurzgeschichten und die mit dem Zahnarzt war natürlich. Also die mit dem Zahnarzt fand ich am tollsten eben, ne, wie ich es gerade gesagt habe, diese Sesamstraßen-Erinnerung. Aber was ich halt auch mochte, war die Indie-Film-Crew, die durch den Wald latschen und der Regisseur sagt, ja, das ist das, was Leute von High-Filmen erwarten. Ja, genau. Und dann kommen wir hin im Prinzip an eine Stelle, wie wir sie aus Jurassic Shark oder Raiders of the Lost Shark schon kennen, von demselben Regisseur, wo Leute im knietiefen Wasser stehen und dann kommt ein Hai. Und natürlich haben wir uns auch ja hier im Podcast die Frage gestellt, wie zum Teufel? Das ist viel zu flaches Wasser für einen Hai. Und das kommt dann von der Schauspielerin, die sagt, aber das macht das überhaupt Sinn? Hä? Und dann, ist ein Hai-Film, achtet kein Mensch drauf. Ja. Und an der Stelle können wir dann, glaube ich, auch mal die Spoilerwarnung aussprechen. Yes. Denn ganz zum Schluss fassen Sie das Thema nochmal an. So, ergibt das hier irgendeinen Sinn, was wir machen? So, nein, natürlich nicht. So, wir sind bescheuert, wir haben einfach nur Spaß an Quatsch und wollen einfach nur was Lustiges zusammen machen. Und das muss nicht sinnvoll sein, sondern es muss einfach Spaß machen beim Machen und beim Gucken. Und das, ja, das ist eigentlich so eine zentrale Botschaft, damit könnte man den Podcast fast beenden, möchte ich fast sagen. Nicht, dass wir das vorhätten. Keine Sorge. Aber das ist, ja, darum geht es eigentlich. Und diese Live-Lesson, die lernen wir vom Hai selber, der nämlich Fisherman Fred ist. Also Fisherman Fred, der mit den komischen Augenbrauen, was war da eigentlich los? Ich glaube, die hatten da zwei Augenbrauen. Eine haben sie für ein Schnurrbart benutzt und eine für Augenbrauen. Ja, genau. Und der erzählt den beiden Kids ja diese eine von den vielen Geschichten. Und der ist nachher, nimmt die Maske ab und ist halt der Hai. Und dann sagen die Kinder, ergibt das Sinn? Und dann sagt er so, frisst die, dann hauen die ab. Und er sagt so, warum muss denn immer alles Sinn ergeben? Ne? Also, und dann genau das, was du gerade erzählt hast. Und das fand ich eigentlich ganz geil. So, ey, wir lernen auf mal eine Live-Lesson von einem Hai. Ja. Ja, also das, ja, richtig, das hatte ich so in dem Zusammenhang gar nicht mehr im Kopf, weil die dann auch sagen so, okay, aber warum bist du dann am Land? Und wo kriegst du deine Klamotten her? Wieso kannst du reden? Ja, ist doch scheißegal. So. Exakt. Ja. Ja, who cares? Ja. Ja. Und in diesem Indie-Film fand ich auch eine sehr schöne Referenz, dass sie Slow-Motion drehen müssen, weil, was meint ihr? Und also das hat sie schon auch schon in der Zusammenfassung gesagt, dass dafür kein Budget für Slow-Motion ist. Herrlich. Und das finde ich einfach so geil, weil Slow-Motion ist halt, das ist einmal eins, Videoschnitt. Ja. Und das, ja, ihr müsst das spielen. Das ist einfach geil. Es wäre schneller gegangen, das in der Post zu machen. Absolut fantastisch. Vor allen Dingen so großartig, wie sie das dann auch spielen. So, dann sind sie schon fertig mit der Szene und der so, ja, was war das denn? Ich habe Slow-Mo gesagt. Ihr müsst viel, viel langsamer sein. Oh. Und dann geht der Typ dann auch mit der Stimme noch weiter rum so. Ja, genau. Großartig. Warum? Herrlich. Und die Krönung ist ja eigentlich noch, Muppet-Puppen haben ja nun mal die Eigenschaft, keine Emotion durch Mimik erzeugen zu können, weil es mal derselbe Gesichtsausdruck ist. Und das ist ja eigentlich schon sehr nah an tatsächlichen SchauspielerInnen in High-Filmen. Ja. Also so weit weg ist das eigentlich gar nicht. Nee. Fantastisch. Ja, das hat großen Spaß gemacht. Es ist natürlich dann trotzdem immer noch irgendwie ein Jurassic Shark, Raiders of the Lost Shark Niveau, auf dem wir uns bewegen. Das heißt, das ist immer noch auch die 68 Minuten, die dieser Film an kompletter Spielzeit mit Intro und Outro hat, ist das immer noch auch über weite Strecken sehr, sehr langatmig. Aber es macht trotzdem einen Mordspaß, sich das Ding anzugucken. Und es wird kurzfristig gehalten durch diverse One-Liner, die ich mir alle aufgeschrieben habe. Oder ein paar. Geil. Und zwar im Intro, in der Intro-Szene, der Typ, der einen Heiratsantrag machen will, sagt: "Ever since I met you a few weeks ago." Fand ich schon mal richtig gut. Dann der Satz: "Who doesn't like a shark story?" von Fisherman Fred. Und dann zwei Sätze aus dieser wunderbaren Geschichte mit der Meerjungfrau, die in so einem Club singt und der Boss das ganze Publikum auffrisst. Und sie sagt so, er sagt, ja, du musst hier mehr machen. Und sie so, how? You ate all my musicians. Fand ich sehr geil. Und dann sagt sie, you even ate the light guy. Und dann sagt er, oh well, I was in the mood for a light dessert. Das fand ich ganz gut. Ich glaube, er guckt da nicht auch so Richtung Kamera, macht so. Ja, genau, Zwinker. Witzig. Richtig geckig. Ja. I was in the mood for a light dessert. Ja, genau. Da waren noch ein paar mehr drin, aber das waren so die punchigsten, die fand ich super. Ja, auch eine schöne Szene. Also wir sehen ja Grayson, den wir später im Zelt dann näher kennenlernen, schon im Intro, weil nämlich Guy aufsteht und jemanden anruft, um ihm zu erzählen, was das für ein großer Tag wird. Und so, wir sehen halt immer nur, da sitzt jemand total gelangweilt, so, aha, ja. Und dann erzählt er so, ja, und man soll ja 3 Monatsgehälter sparen und das habe ich auch gemacht, um den Ring zu bezahlen. Es hat ewig gedauert, den aus der Claw-Maschine rauszubekommen. Jetzt heute mache ich ihren Antrag, das wird fantastisch. Und dann kommt von Grayson, Entschuldigung, ich glaube, sie haben sich verwählt. Ja, das ist so schön, ey. Toll. Und was ich an dem Film eben auch mag, das ist eine Familienproduktion. Regisseur Brad Kelly hat einfach das zusammen mit seinen beiden Jungs gemacht, die Chance und Grayson heißen. Und seine Frau ist auch dabei und dann halt noch irgendwie ein paar Freunde, wie das ja in dieser Szene von High-Filmern üblich ist. Man hat halt so einen Cast von Friends and Family, aber hier sind halt wirklich offensichtlich auch die Kinder mit an der Story beteiligt gewesen. Ganz klar, das fand ich einfach großartig. Ja, insgesamt kann man schon mal gucken. Ja, sollte man, es sind 68 Minuten, aber gibt's nicht in Deutschland. Ich habe diesen Film tatsächlich importiert, direkt von der Produktionsfirma, weil ich es einfach nicht abwarten konnte, ob das Ding jemals nach Deutschland kommt. Ich habe es mir einfach bestellt. I doubt it. Ja. Nee, wahrscheinlich nicht, genau, richtig. Also das wäre so ein Ding, das könnte man mal dem Kollegen Kalkofe anempfehlen. Die hätten da, glaube ich, auch eine Menge Spaß mit an ihrem neuen Zuhause. Aber so leicht daran zu kommen. Es ist leicht daran zu kommen, das will ich nicht sagen, aber es ist halt jetzt nicht so, dass man mal eben irgendwo klickt und man hat 2 Tage später die Blu-ray zu Hause. Seit der Kollege Kalkofe vor 8 Jahren meine Facebook-Nachricht nicht beantwortet hat, glaube ich an gar nichts. Frechheit. Ich habe ihm aber mal geschrieben. Ja. Als High Alarm Podcast. Ja. Nie geantwortet. Sack. Verdammte Scheiße. Auf der Blu-ray ist auch eine Trailer-Show drauf, unter anderem mit einem Film, wo ich den Titel einfach jetzt nicht präsent habe gerade, aber das ist ein Hai, also ein kleiner Blauhai, der tagsüber ein ganz normaler Blauhai ist, aber nachts zum blutrünstigen Monster wird. Und allein dieses Plüschtier, was sie da zurechtgemacht haben, sieht sensationell gut aus. Vielleicht finde ich auch den Trailer irgendwo, dann können wir den auch verlinken. Aber das lohnt sich dann gleich als nächstes. Fantastisch. Apropos Trailer. Ja, kommen wir zu unseren Shark News. Und zwar hatten wir schon letzte Folge, glaube ich. Mhm. Ja, vorletzte Folge. Schon über einen neuen Film gesprochen, der da heißt No Way Up. Insbesondere besonders, sag ich mal, ist dort die Teilnahme, wie kompliziert kann man etwas ausdrücken? also da spielt ein Typ mit, der heißt Corm Meany und der spielt Chief O'Brien in der Star Trek. Ja, die nächste Generation, meine lieben Freunde. Genau, der spielt da mit, den kennt man. Scheiße, jetzt fällt mir es nicht ein. Lass mich, ich erzähle nur Quatsch. Auf jeden Fall, dieser Film wird bei uns erscheinen am 24. Mai. Und über den Trailer haben wir schon gesprochen. So, den Bogen habe ich jetzt zu Ende gespannt. Jetzt zum Starttermin, was mache ich hier? Also ich lasse das einfach laufen. Ja, der wird auch, ich kriege das hin. Jetzt, Jetzt haben wir aber nicht nur einen Trailer, sondern jetzt haben wir auch einen Starttermin, habe ich gerade schon gesagt. Und wir haben noch ein paar Fotos. So, das, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Wow. Du, ja. It's a long way to the top. Ja, ja, ja. Profi. Und diese Bilder tun wir in die Shownotes, aber da gibt es jetzt ehrlich gesagt nicht so viel zu entdecken, außer ein paar Leute, die so relativ erschrocken in die Kamera gucken und das Ganze ganz offensichtlich in einem Flugzeug spielt. Das wissen wir auch schon aus dem Trailer. Heißt, das ist irgendeine Kulisse, wo halt ein Flugzeug ist und da sind halt Menschen drin. So, das könnte jetzt jeder x-beliebige Film sein. Ja, ja. Schauen wir mal, was wird. So, Benny Ende. Was wird? Oh Gott, ey. Herrlich, schön. Ich habe Podcast-Profi. Ein Foto davon über unseren Mastodon-Account geteilt und Miss Megafon schrieb zurück, oh Gott, Flugzeugabsturz, eingeschlossen, unter Wasser, viele fremde Menschen, Haie, das sind gleich 5 meiner Ängste auf einmal. Mit einem erschrockenen Emoji. Also es ist nicht für jeden und für jede, aber kommt auf jeden Fall und steht auch schon bei uns auf der Filmliste. Fantastisch. Ja, Bock. Yes. Dann haben wir einen Hinweis bekommen von Mike König auf ein seltenes Video von einem 8 Meter langen Riesenhai, der im Golf von Triest gesichtet worden ist. Das ist der zweitgrößte lebende Fisch der Welt, ein Walhai. Und das sind einfach wahnsinnig beeindruckende Viecher, aber die Tiere sind komplett ungefährlich. Die ernähren sich nämlich von Krill. Ja, Walhai natürlich. Er hat sich das ausgesucht. Er möchte ein Hai sein. Nichts dazu? Gar nichts? Sorry, es ist gleich vorbei, so, Jan. Keine Sorge. Walhai. Nee? Oh, ja. Das hat gedauert. Au. Wahlhamburger. Ja. Ich habe es dann jetzt auch kapiert. Dankeschön. Aber die Stille war angemessen. Ja, war ein langer Tag heute. Ja, offensichtlich. Ja, ist schon heftig. Man sieht ja immer wieder solche Videos von Walhaien, die irgendwo neben Schiffen zum Beispiel herschwimmen und alle sind ganz aufgeregt, weil sie denken, oh Gott, der große Megalodon ist zurück. Aber dann ist es halt am Ende nur ein Walhai. Genau. Ja, an Shark News war es das eigentlich schon. Ihr habt jetzt die Wahl, weiterzuhören und meinem Gestottere hier zu lauschen. Wir haben jetzt als nächstes die Alarm TV Vorschau. Ich bin richtig gut drauf heute. Meine Überleitungen sind das stark. Todesgut. Ja. Eieiei. Aber dafür haben wir hier Content. Und zwar gibt es mal wieder was im Free- und Pay-TV. Das ist ungewohnt. Tatsächlich, aber es ist alles dasselbe, witzigerweise. Offenbar sind der Weiße Hai Wochen, denn sowohl im Free als auch im Pay-TV läuft der Weiße Hai 1 bis 4. Oder um genau zu sein, der Weiße Hai, der Weiße Hai 2, der Weiße Hai 3 und der Weiße Hai die Abrechnung. Sehr konstant. Genau, also der Weiße Hai läuft am 3.4. um 23.10 Uhr auf ZDF Neo im Free-TV und dann noch im Pay-TV bei TNT Film HD am 27.3. um 20.15 Uhr. 28.3. um 3.25 Uhr, nochmal 28.3. 12.55 Uhr und nochmal 28.3. um 18.40 Uhr. Dann kommt der Weiße Hai 2 im Free-TV am 4.4. um 13.35 Uhr auf Kabel 1 Classics und im Pay-TV ebenfalls am 28.3. um 15 Uhr auf TNT Film HD. Der Weiße Hai 3 läuft am 4.4. um 15.30 Uhr auf Kabel 1 Classics und auch am 28.3. um 17 Uhr auf TNT Film HD. Dann der Weiße Hai, die Abrechnung am 4.4. um 17 Uhr auf Kabel 1 Classic. Und am 28.3. um 2 Uhr auf TNT Film HD. Also 27. und 28. im Pay-TV auf TNT Film HD. Und am 3. und 4.4. Free-TV. Einmal auf ZDF Neo und dann auf Kabel 1 Classics. Es ist verwirrend. Ja. Das stimmt. Wir schreiben es auch immer mit. Besser ist. Punkt ist, Ende März, Anfang April könnt ihr der Weiße Hai im Fernsehen gucken. So. Dann haben wir natürlich noch die Streams. Dort machen wir ja seit ein paar Episoden die Streamliste. Wer streamt ist, highalarm-podcast.de. Dort gibt es alle Filme, die wir besprochen haben, die in einem, ich sag mal, gängigen Streaming-Anbieter in der Flatrate-Variante laufen. Und das sind diesen Monat High Alarm auf Mallorca auf RTL Plus, Deep Blue Sea auf Netflix, Deep 4 Tauch um dein Leben auf Netflix, Open Water und The Shallows Gefahr aus der Tiefe auf Magenta TV, Mac 1 auf Prime Video, Sky Go und Wow. Mac 2 Die Tiefe auf Sky Go und Wow. 47 Meters Down on Cage auf Sky Go und Wow. Und alle folgenden auf Prime Video, nämlich Sand Sharks, Sharktopus, From the Depths, Shark Season, Angriff aus der Tiefe, Megalodon Rising, diesmal kommt er nicht allein, Five-Headed Shark Attack, Sharknado 2, Sharkbait, Open Water Cage Dive, Swim, Schwimm um dein Leben, Jurassic Shark und nochmal der weiße Hai. Die letzten, wie gesagt, auf Prime Video. So, jetzt habe ich es geschafft. Das war eine schwere Geburt. In der Tat. Ja, aber hat sich gelohnt, würde ich sagen. Und ich sage vielen Dank. Ja, ich auch. Sorry für das ganze Geholpere am Ende. Alle Dude, schwimmt nicht so weit raus. Und bis bald mal wieder. Bis bald. Tschüssi. Boah, was war das denn, Alter? Junge, wie umständlich kann man etwas formulieren? Naja. Alter, kannst du es so drin lassen? Ja, na klar. Das bleibt so, wie es ist. Ich hab nichts getrunken, nichts, gar nichts. Bei der Zusammenfassung fühlte ich mich noch sehr gut. Ganz ruhig und entspannt und am Ende Gehirn fort, Alter. Aber ist auch schon 10 jetzt. Es ist auch schon kurz vor 10, genau. Und das war ein anstrengender Tag für uns alle. Sorry. Oh. Herrlich.